Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Buch Jeremia, Kapitel 1, Vers 5. Ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaften überbringst. Gott segne dieses Wort. Gottes Wissen. Ja, in diesem Bibelvers aus dem Buch Jeremia, gleich im ersten Kapitel, spricht Gott zu dem Propheten Jeremia. Und es ist erstaunlich, dass hier unser Herrgott Jeremia schon kannte, ja, bevor er überhaupt im Leib seiner Mutter geformt wurde. Also es geht hier um Gottes Wissen. Und Gott ist eben ganz anders in seiner Art, wie er Dinge weiß. Er weiß Dinge, die wir gar nicht wissen. Und es muss so sein, denn er ist unser souveräner himmlischer Vater. Und wir tun gut daran, eben uns ihm unterzuordnen. Und hier eben haben wir eben die Berufung Jeremias. Und ja, Gottes Wissen stellt sich eben bemerkenswerterweise hier so dar. Und worauf es hier ankommt, ist, dass wir verstehen, dass zum einen Jeremia im Alten Testament eben als Prophet eben Gott durch Jeremia gesprochen hat und versucht hat, die Menschen, die Hebräer, die Israeliten zu seiner Zeit, dass sie sich wieder Gott zuwenden würden und ihre Herzen sich Gott zuwenden. Denn immer wieder wenden sich die Menschen ab und nehmen Jeremia gar nicht wahr. Und Gott warnt sie vor dem Exil, vor der Katastrophe. Und Jeremia hat eben eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, die Leute zu erreichen, und letztendlich hören die Leute ihm nicht zu und was Gott zu sagen hat. Und was dann passiert, ist dann eben, dass die Eroberung Jerusalems erfolgt und die Menschen dann ins Exil gebracht werden, ja, durch die Babylonier. Und das ist eben so passiert, und Jeremia hat eben versucht, die Menschen zurück zu Gott zu rufen. Und es geht eben darum, dass wir hier, wie wir auch im Bibelvers lesen, verstehen, dass Gott alles weiß, und für uns auch. Das, was hier auf Jeremia zutrifft, trifft auf uns genauso zu heute in unserer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Und das ist immer, Gott weiß, was er vorhat, welchen Plan er hat, und er hat auch einen speziellen Zeitrahmen für alles das, was er in und durch uns erreichen will, Gott. Und wir tun gut daran, uns ihm unterzuordnen und ihn durch den Heiligen Geist als reuige Sünder zu ihm zu kommen, und der Heilige Geist uns dann ins Herz spricht, was denn nun unsere Mission ist und wozu Gott uns denn berufen hat. Ja, die gute Nachricht natürlich mitzuteilen, die gute Nachricht von Jesus Christus, ja, die Gospel, aber eben auch speziell in unserer Beziehung, dass wir verstehen, dass wir mehr und mehr in die Bibel reingehen und diese Wahrheiten wahrnehmen und uns auch zu Herzen nehmen, um zu sehen, wie Gott wirkt, und dass Gott nicht nur allmächtig ist, sondern auch Gott allwissend ist und er alle unsere Herzen sieht. Und so macht das eben nur Sinn, zu Gott zu kommen und unseren Herrn Jesus Christus in und durch unsere Herzen wirken zu lassen. Gott weiß schon, wer kommen wird und wer nicht, aber das heißt noch nicht, dass wir nicht als Reuegesünder zu ihm kommen können und durch unseren freien Willen. Und da lädt die Bibel uns dazu ein, das zu tun. Und naja, lest mal rein, geht mal in Jeremia rein. Das ist ein längeres Buch, aber da ist so viel drin. Und Jeremia hat so viel Leid zu erfahren, wie Menschen ihn auch verfolgt haben und ihm auch viel Leid zugefügt haben, aber eben, dass Gott das eben das auch weiß und wie Gott sich um Jeremia kümmert. Das ist, und vor allem ihm immer ins Herzen spricht, was denn in allen Angelegenheiten ihm zuhört und ihm hilft, durch diese schwierigen Zeiten hindurchzukommen. Und das tut er auch heute in unserem Leben, wir, die wir als Christen zu Jesus Christus kommen und den Heiligen Geist in uns wirken lassen. Und lieber Jesus, wir danken dir für Gottes Wissen. Du bist allmächtig und du weißt, du siehst Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Du siehst all unsere Herzen, die Herzen aller Menschen. Und wir danken dir dafür, für diese Wahrheit aus dem Buch Jeremia, dass du ja erstaunlicherweise uns schon kanntest, bevor wir überhaupt existiert haben. Und das ist schon erstaunlich und ein Segen, dass wir deine Wahrheiten hier haben können. Und wir beten auch, dass nicht nur alle Menschen zu dir kommen, aber dass wir in unserer persönlichen Beziehung mit dir wachsen und du uns auch unsere eigene Berufung zeigst. Also jetzt nicht als Prophet, aber wie du denn, ja, was du denn vorhast in unserem Leben. Und das geht eben nur in unserer persönlichen Beziehung mit dir, unserem Herrn Jesus. Und wir danken dir, dass du uns hilfst, in und durch dich, dass wir dann wachsen und wir dich schalten und walten lassen in unseren Herzen. Und du zeigst uns dann deinen besten Plan für unser Leben. Denn du weißt alles und das ist ein Segen für uns und eine Hilfe. Und wir danken dir und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.